Okay, okay, okay. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, I'm telling the lady what. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, I'm telling the lady what. Rock and roll, rock and roll, twinkle, twinkle, goldene Schwester bei Prangen. Na? Nicht so toll. Naja, war jetzt auch improvisiert. Naja, aber trotzdem. Ist peinlich, ne? Also irgendwie... Flach, oberflächlich. Ich kenne ja das, aber Musik ganz nach meinem Gusto. Ihr meint doch nur den Gesang. Genau. Ach so. Ja. Das war jetzt einfach irgendwie zu... Das lässig. Lasch. Und wie kann man das noch beschreiben, Johnny? Restringiert. Viel zu weich. Völlig ohne Pep. Weich? Ja. Ich hätte eher gedacht, dass es hart ist. Nee. Ach, hört sich weich an. Kick an hätte ich nicht erwartet. Ich mag halt mal so ein gerolltes R drin. Ja, wobei. So, oder Sprache. Ja. Sprache. Ja, ja. Okay. Nochmal. Okay, lass es rollen. Guter Beat. Okay. Okay. Ja. Dobro Beat. Dobro Beat. Ja. Jemjetsch. Dobro Beat. Dobro Beat. Dobro Beat. Dobro Beat. Guter Beat. Dobro Beat. Dobro Beat. Dobro, dobro Beat. Rock and roll. Rock and roll. Schön, oder? Also wie das klingt. Was ist denn eigentlich Dobro Beat? Dobro Beat. Klingt fast wie türkisch. Klingt ja eher ungarisch. Das klingt doch voll polnisch. Ja? Also ähnlich wie deutsch. Und auch noch zu weich. Stimmt. Was klingt noch polnisch mal? Weich für dich? Nee, für mich nicht jedenfalls. Naja, aber klar. Aber dann können wir ja gleich in Deutsch singen. Genau. Ach so. Oder vielleicht sogar besser mit unserer Herkunft harmonieren. Stimmt. Du hast recht. Okay. Aber jetzt auch nicht, also jetzt ohne jemanden angreifen zu wollen, ist es jetzt auch nicht die Sprache, wo ich sagen würde, die klingt sofort sehr harmonisch für mich. Oder so. Das ist schon auch ein ganz schönes... Ja, gerade wenn es so punkmäßig wird. Genau. Ach so, eher Punk-Richtung. Nein, war doch nur ein Beispiel. So. Die gesamte Jugend Polens ist Punk. Dann müssen wir nicht auch noch Punk machen. Genau. Ja, das will mir einleuchten. Schon gar nicht polnisch singen. Ja. Vielleicht von Polnisch zu Deutsch nicht so ein Riesenunterschied, aber dafür ist halt Sprache. Stimmt, ja. Muttersprache meinst du? Mhm. Großmuttersprache. Ja. Oder Omasprache. Omasprache kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Ja, das ist ja eben, das ist ja auch Berliner Witz, mein Lieber. Ach so. Quasi. Kann man Pfütze. Was soll ich sagen? Pfütze. Pfütze. 10 Minuten Stütze. Genau. Berliner Witz, wa? Ja. Ja, der wird verfügig, aber in reichem Ausmaß. Finde ich ja gut. Ja. Abends frisch und munter, morgens mit den Nerven runter. Oh, das ist aber richtig ein Spruch voller Weisheit. Klar, aber Weisheit ist der Greisen letzter Schuss. Ach, das stimmt, das ist auch so ein Spruch, wie ich ihn nicht leiden kann eigentlich. Spießerspruch. Echt? Ja. Ja, aber dafür reimt er sich natürlich. Ja. Das ist ja eine tolle. Ja. Ja. Wichtig für die Verwendbarkeit in musikalischen Elaboraten. Ja. Aber sagen wir mal mit so einem Es ist so schön, nicht mal nichts zu tun und dann vom Nichtstun auszuholen. Damit einen Song machen. Ja, warum nicht, oder? Das ist possible, ja. Ja. Possible. Ah, das ist possible. Ja, Johnny, mit Hip-Hop. Mit deutschen Texten? Aber klar. Wollen wir das machen wir nochmal weiter. Du bist die Rhythmusmaschine und ich bin on the vocals. Ein langweiliger Rhythmus, ne? Ich mach mal den Zettel an. Lieber guter Florian, verschon dies Haus, zingt andere an. Cool. Was soll das Ding? Der Lause zingt. Super. Machen wir mal da. Bin im Minimum, wir sind tot. Morgen aus dem Südwest, meine Mutter schmeckt am besten. Was soll das Ding? Der Leute trinken. Okay, okay. Es ist so schön, mal nichts zu tun und dann vom Nichts zu tun auszuholen. Cool. Super, Jo. Geil. Ja, erinnert mich ein bisschen an Luft und Lernen vom Recht. Weiter. Salute de la Puppe in Afrikas Muttertag. Cool. Siehst du die Kreuze dort im Tal? Das sind die Raucher schon real. An alle, Mang und Mang ist jener Mang, der nicht Mang gehört. Was soll das heißen? Das unter uns jener ist ja nicht unter uns gehört. Verstehe ich nicht. Stehst du zum Beispiel wie so ein Spruch wie trink Wasser wie das liebe Vieh und denke, es wäre Krambambuli? Krambambuli? Nee, Krambambuli. Krambambuli? Krambambuli! Krambambuli, Mann! Krambambuli! Okay. Krambambuli! Krambambuli!